treu wie Gold, das hat sie stets gewollt. In all den Jahren, als wir zusammen waren. Doch ich schuft, trieb es gern mal im Puff. Und es war fein, so ein Schwein zu sein. Dort fand ich die heißen Frauen, die einem nicht auf die Latte hauen. Denn so dann und wann braucht das jeder Mann. Treu wie Gold, das hat sich stets gewollt. In all den Jahren, als wir zusammen waren. Doch ich schuft, trieb es gern mal im Puff. Und es war fein, so ein Schwein zu sein. Dort fand ich den wilden Sex. Erst rein, dann raus und dann den Scheck. Denn so dann und wann braucht das jeder Mann. Treu wie Gold, das hat sich stets gewollt. In all den Jahren, als wir zusammen waren. Doch ich schuft, trieb es gern mal im Puff. Und es war fein, so ein Schwein zu sein. Dort fand ich die Monika. Wir trieben's in der Kellerbar. Denn so dann und wann braucht das jeder Mann. Oh yeah, treu wie Gold, das hat sich stets gewollt. In all den Jahren, als wir zusammen waren. Doch ich schuf, trieb es gern mal im Puff. Und es war fein, so ein Schwein zu sein. Treu wie Gold, das hat sich stets gewollt. In all den Jahren, als wir zusammen waren. Doch ich schuf, trieb es gerne mal im Puff. Und es war fein, so ein Schwein zu sein.